ein Staatsbankett. Blumen zur Beerdigung. Wie wär's mit lupinenrotem Türkenbund und Fingerhut? Zuverlässig, absolut. Lieferung gleich morgen, gleich morgen geht in Ordnung. Ja, Moment. Die Rosen, Simo, die Großen. Erinnerst du dich an den Kostenvoranschlag? Kann ja schlecht Nein sagen. Muschnick und Sohn, so weit, die Pflanze hat's prophezeit. Der Laden geht unwahrscheinlich gut. Nur durch mich, nur durch mich, der Grund bin ich. Warum fehlt mir trotzdem jeder Mut? Muschnick und Sohn, der beliebte Blumenladen an der Skid Row? Ja, täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Mein Ohr wird wieder heiß. Sie sind allergisch gegen Chrysanthemen. Nehmen Sie die Orchideen, Magen geben nicht viel her. Tulpen sind schon aus, blau, Sir. Simo, ein Reporter. Wer? Bei dem war ich doch erst gestern. Er nimmt nochmals Fotos auf, die Leser sind wie wild darauf. Audrey schreibt die Rechnung aus. Ja, wir sind ein warmes Haus. Margeriten sind nicht da. Heute nicht mehr morgen, heute nicht mehr morgen, danke. Heute nicht mehr morgen.